Nach einer Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News hielten die 2. Division der in Südkorea stationierten US-Truppen und die 1. Luftbrigade und die 3. motorisierte Brigade des südkoreanischen Heeres am 22. Juni auf einem Schießplatz in Yangpyeong vom Bezirk Gyeonggi unter Einsatz von umfangreichen Angriffsmitteln wie Hubschraubern und Panzern eine Präventivoffensivübung gegen die TPRK ab.